6. Februar, europaweiter Aktionstag gegen Rechtspopulismus und Faschismus. Während Rechtspopulistinnen am 6. Februar zusammenkommen wollen, um ihre Ideen von überlegenen Völkern und Nationen kundzutun, rufen wir euch alle dazu auf, mitzumachen beim europaweiten Aktionstag gegen die Festung Europa. Wir gehen an dem Tag auf die Straße, um unsere Solidarität mit jenen zu zeigen, die auf der Suche nach einem besseren Leben die Grenzen der Europäischen Union überwinden. Wir stehen jenen bei, die ihr Zuhause aufgrund von Krieg, Kapitalismus oder Diktaturen verlassen mussten. Keine Festung wird standhalten, wenn draußen ein Krieg um Ressourcen und politischen Einfluss stattfindet. PolitikerInnen erzählen uns, dass unser Leben durch eine Welle von Flüchtlingen, die nach Europa kommen, in Gefahr ist. Stattdessen sollten wir unser Augenmerk auf das schicke Leben von PolitikerInnen und MilliardärInnen richten, denn sie haben die Welt ausgebeutet und jenen, die jetzt ihr Zuhause verlassen mussten, Hunger, Kriege und Diktaturen beschert. Es waren die KapitalistInnen, die Fabriken und Produktionsstätten geschlossen haben, um sie an billigere Standorte zu verschieben. Arbeiterinnen hierzulande haben ihre Jobs nicht wegen der Migrantinnen verloren, sondern wegen einer Politik der Profitmaximierung. Und jetzt haben wir das Ergebnis dieser maximierten Profite. Um dagegen anzukämpfen, die Festung Europa zum Einsturz zu bringen und Europa wieder dem Rest der Welt zu öffnen, gehen wir auf die Straße und rufen euch auf, euch uns anzuschließen. Nur gemeinsam können wir eine Gesellschaft der Gleichen erkämpfen. Auf geht's, zeigt euch am 6. Februar, europaweiter Aktionstag. Mehr Informationen zum Aktionstag findet ihr auf der Webseite actionday.noblogs.org.